Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, heute mit Bernd Pirat und Thorsten Sommer. Und zwar reden wir heute über das plakative Thema Blut muss fließen. So, Blut muss fließen ist sehr plakativ, deswegen gebe ich gleich mal weiter. Stell dich kurz vor für die Leute, die dich vielleicht doch nicht kennen, und erzähl doch mal ganz kurz, was mit Blut muss fließen überhaupt auf sich hat. Ja, mein Name ist Thorsten Sommer. Ich sitze für euch, also für die Piraten und eigentlich alle Menschen in NRW, im Landtag in Düsseldorf. Und meine Arbeitsgebiete dort sind eigentlich Arbeit und der Hauptausschuss. Allerdings liegt mir als Dortmunder besonders am Herzen, die rechte Szene möglichst aufzulösen. Wir leiden da speziell in Dortmund da schon seit Jahren drunter, auch unter einer erhöhten Aggressivität, Brutalität. Es gab diverse Morde. Das ist für eine Demokratie nicht hinnehmbar. Da müssen wir gegen ankämpfen. Und deshalb haben wir eine Filmaktion gestartet, dass wir den Film Blut muss fließen, ein sehr plakativer Titel, wie du schon sagtest, und seinen Macher, den Peter Ohlendorf, eingeladen haben und einen ganzen Tag mit dem Peter Ohlendorf in diversen Schulen und bei diversen Veranstaltungen mit der Vorführung dieses Filmes und anschließender Diskussion verbracht haben. War eine interessante Geschichte. Könntest du uns kurz verraten, worüber der Film genau geht, dass man sich unter diesem plakativen Titel auch was vorstellen kann? Ja, Blut muss fließen ist ein Song, der in der Nazi-Szene sehr, sehr verbreitet ist, mit einem insgesamt sehr brutalen Inhalt. Da geht es wirklich um Mord und Totschlag. Und das ist nicht als Metapher gemeint, sondern es geht genau darum, andere Menschen umzubringen, zumindest zusammenzuschlagen. Eine bittere Wahrheit, die unsere Gesellschaft erstmal wahrnehmen muss, dass das genau deren Ziel ist. Der Film handelt davon, dass der unter dem Namen Thomas Kuban bekannte Rechercheur 8 Jahre lang in die Rockszene der Nazis eingedrungen ist, dort verdeckt Kameraaufnahmen gemacht hat, Tonaufnahmen. Und dieser Film ist zeitlich zusammengesetzt mit diversen Schnipseln aus Rockkonzerten natürlich und immer wieder Statements diverser Politiker, die damit konfrontiert werden. Ja. Ist erschreckend, wie hilflos unsere Innenminister zum Beispiel damit umgehen. Sowohl als Beispiel der damalige Landesinnenminister von Bayern, Herr Beckstein, wie aber auch am Beispiel unseres Bundesinnenministers. Wirklich bei der zweiten Bundespressekonferenz ist zum Beispiel Thomas Kuban gar nicht mehr als Fragesteller zugelassen worden. Okay. Es ist also erschreckend, wie wenig da getan wird, gerade von diesen konservativen Kräften, die grundsätzlich immer sagen, ja, es geht ja hier nicht nur um Rechtsradikalismus, es geht auch um Linksradikalismus. Und an der Stelle muss man halt sagen, nein, es geht nicht um beides. Es geht jetzt gerade um Rechtsradikalismus. Das ist ein Thema, was nicht nur die Gesellschaft bewegt, sondern was auch die Gesellschaft bedroht. Linksradikalismus bedroht erstens die Gesellschaft gar nicht in dem Maße und zweitens geht es da gerade nicht drum. Wir wollen uns jetzt dem Thema Rechtsradikalismus widmen. Eine Strömung und eine Gesellschaftsgefährdung, die in den letzten 20 Jahren 180 Menschen das Leben gekostet hat. Die Zahl kann gerne bei der Antonio Amadeo Stiftung nachrecherchiert werden. Unsere Polizei führt diese Statistiken leider nicht in dieser politischen Richtung. Wird also gar nicht geführt, oder? Erst, also in NRW meine ich erst seit ein paar Jahren, ich meine seit 2005, kann ich mich vertun. Vorher sind diese Straftaten oft politisch gar nicht einsortiert worden. Wie zum Beispiel, weil das mir präsent ist, die ganzen Morde der NSU wurden ja auch erst nicht dem rechten Spektrum zugeordnet. Genau, zum Beispiel die Morde der NSU, wobei man dann natürlich sagen kann, gut, die mussten erst aufgeklärt werden. Aber auch zum Beispiel die Morde an drei Polizisten in Dortmund im Jahr 2000, die sind auch in der Statistik der Polizei nie dem rechten Spektrum zugeordnet worden, obwohl das ein bekennender Neonazi war, der diese Leute umgebracht hat, diese drei Polizisten. Das sind ja jetzt nicht einfach Polizisten, sondern Polizisten sind Angestellte unseres Staates, Vertreter unserer Demokratie. Auch wenn man mit dem einen oder anderen Polizisten durchaus mal unterschiedlicher Meinung ist. Ja. Diese Menschen vertreten und verteidigen unsere Demokratie. Ja. Und die müssen wir besonders schützen. Und wenn diese Leute von den Rechtsradikalen angegangen werden, dann ist das ein direkter Angriff. Nicht nur auf die Polizei, sondern auf unsere gesamte Gesellschaft. Ja, klar. Also was mich jetzt stutzig gemacht hat, ist, dass ich von dieser Dokumentation erst erfahren habe, was ich die Landesvorstandsversammlung Nordrhein-Westfalen diese Woche besuchen musste und das erste Mal davon gehört habe. Es ging vorher schon über die NRWÖA-Liste, aber warum ist dieser Film nicht bekannt? Das ist die traurige Geschichte an der Stelle. Der Peter Ohlendorf und der Thomas Kuban haben diesen Film diversen Fernsehanstalten angeboten. Mhm. Keine Fernsehanstalt hat sich getraut, diesen Film jemals in Gänze zu zeigen. Es gab immer mal wieder Politmagazine, Aspekte, Kontraste, die Teile der Recherche von Thomas Kuban gezeigt haben. Ja. Wenn zum Beispiel in Tschechien deutsche Neonazis solche Musikfeste, das war nicht Tschechien, das war in Österreich. In Österreich sind die nach Österreich sind die hingewandert mit diesem Rechtsrockkonzert und müssen wir neu anfangen, tut mir leid. Ja, ist okay. Ich schneide das heute Abend noch rum. Ja, tut mir leid. Ist doch kein Problem. Ich habe die Nacht noch nichts vor. Doch, du sollst schlafen. Nein, Schlaf wird überbewertet. Das lasse ich jetzt auch noch drin dafür. Ja, das ist schön. Es gibt Beispiele, dass verschiedene Politmagazine Zwischenergebnisse der Recherche von Thomas Kuban schon mal übernommen und angekauft haben. Da geht es zum Beispiel um einzelne Rechtsrockkonzerte, die der Thomas Kuban gefilmt hat und wo dann die Untätigkeit der Polizei ab und an auch leider zu sehen ist. Da gibt es punktuell durchaus Anknüpfungspunkte, auch mit öffentlich-rechtlichen Sendern. Mhm. Den ganzen Film wollte bis jetzt kein öffentlich-rechtlicher Sender haben. Ich habe mit dem Peter Ohlendorf gestern den ganzen Tag verbracht und auch wir haben ja nicht nur immer den Film gezeigt, sondern hinterher auch immer eine große Diskussionsrunde dazu gehabt. Ja. Und da sind Fragen aufgetaucht, die mir im ersten jetzt auch nicht eingefallen werden. Aber zum Beispiel ist genau deine Frage da gestellt worden. Wieso ist dieser Film so unbekannt? Warum wird er nicht von Öffentlich-Rechtlichen gefördert? Es ist zum Beispiel so, dass Peter Ohlendorf dreimal Kontakt mit Arte hatte. Ja. Ob Arte diesen Film nicht zeigen wollte. Auch Arte-Redakteure im Einzelnen sind auf Peter Ohlendorf zugegangen und auf Filmfaktum. Das ist diese Ein-Mann-Firma, die der Peter Ohlendorf betreibt, um diesen Film unter die Leute so ein bisschen zu bringen. Filmfaktum.de, da kann man das finden. Filmfaktum.de, da findet man auch den ein oder anderen Ausschnitt. 12 Minuten Material insgesamt. Von den knapp 100 Minuten, die der Film eigentlich lang ist. Und niemals kam es zu einem Abschluss mit den, um wieder zu Arte zurückzukommen oder den anderen öffentlich-rechtlichen, niemals kam es da zu einem Abschluss, weil spätestens auf politischer Ebene immer abgelehnt worden ist, diesen Film anzukaufen. Und das ist, da kommen wir zu einem Punkt, der für uns ganz wichtig ist als Piratenpartei. Mhm. Wir wollen keine politisch besetzten Rundfunkräte. Wir wollen da Leute vom Fach haben. Leute, die darüber entscheiden können, was ist jetzt politische Willensbildung, was ist Aufklärung. Was ist überhaupt die Bildungsaufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender? Ja. Für öffentlich-rechtliche Sender können wir nicht sagen, die Quote ist das alles Entscheidende. Dann dürfen wir da keine Steuergelder reinpumpen. Genau, dann müsste es rein Werbung sein. Dann können es die Privaten genauso. Dann brauchen wir keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann haben wir, ich sage jetzt mal keinen Namen, aber drei Buchstaben-News. Genau. Ist halt so. Aber solange, wie wir viel Steuergeld für öffentlich-rechtliche Sender ausgeben oder der Staat extra dafür Rundfunkabgaben kassiert, quasi Steuern, und in die öffentlich-rechtlichen Sender reinpumpt, dann müssen wir da auch erwarten, dass sie ihrem Bildungsauftrag gerecht werden. Ja, klar. Und dieser Bildungsauftrag darf nicht einfach politisch kontrolliert werden, wie in einem Parlament. Das muss schon unabhängig von der aktuellen politischen Strömung sein. Und vor allem auch Transparenz die Entscheidungsfindung. Das wäre die Sahnehaube, das wäre total toll. Ja, ich weiß, ihr habt euch ganz am Anfang, als ihr gerade frisch eingezogen seid, direkt mit dem Landesrundfunkrat oder mit dem Rundfunkrat vom WDR angelegt. Da sind wir immer noch bei. Ja, weil da war die Wahl von der Mrs., ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Egal. Die untransparent mal eben nebenbei durchgeschoben worden ist, weil sie politisch gehalten werden sollte. Genau. Es ist jetzt so, dass man der Piratenpartei in NRW und auch im Landtag dementsprechend, ist ja unsere Vertretung, verwehrt, bei der Besitzung dieses Rundfunksrats Mitsprache zu haben. Hatte nicht jede Partei Mitspracherecht? Eigentlich schon. Ja, wäre natürlich toll, wenn keine der Parteien Mitspracherecht hätte. Ja. Aber das Modell, dass ausgerechnet nur die Piraten kein Mitspracherecht haben soll, geht natürlich überhaupt nicht. Mhm. Wir würden uns übrigens für einen unabhängigen Kandidaten einsetzen. Wir sehen Parteibuch nicht gerade als Qualifikation an. Natürlich nicht. Ne, uns würde viel eher zu Pass kommen, jemand, der vielleicht 20, 30 Jahre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet hat oder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der begriffen hat, was ein Bildungsauftrag ist, überhaupt kein Problem. Welches Parteibuch der dann hat oder die, wie auch immer, wäre uns sehr egal. Ja, es kommt darauf an, ne? Wie es immer so schön heißt. Fachliche Qualifikation. Vor Parteibuch. Genau. Gut, aber um nicht von dem Thema abzukommen, du sagst, ihr habt das Ganze in Schulen gemacht, in mehreren Schulen nebeneinander. Genau. Wie ist das Ganze bei den Schulkindern angekommen? Erstmal ist es extrem interessant zu sehen, welches Potenzial das überhaupt hat. Wir waren zum Beispiel in der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Dortmund, ein sehr großer Schulkomplex mit über 1200 Schülern, haben da mit dem Herrn Mimberg, dem Rektor, auch gute Vorgespräche geführt. Der war auch sofort bereit, es war ja alles sehr kurzfristig organisiert, war sofort bereit, diesen Film zu zeigen. Wir haben den da mit 10. Klassen zusammengeschaut, 250 Schüler. Die haben es hervorragend geschafft, 66 Minuten, also ist eine gekürzte Fassung für die Schulen, sich zu konzentrieren. Das war nicht ganz einfach, Einzelne haben es auch nicht ganz geschafft, aber die große Masse schon. Und was man gemerkt hat, die Jugendlichen waren sehr angefasst davon. Es ist ihnen überhaupt nicht so bewusst, wie menschenverachtend andere Menschen sein können. Man merkt schon, dass unsere Gesellschaft sehr behütend ist, was ich sehr begrüße, was sehr viele Vorteile hat. Aber ab und an ein Blick in diese Abgründe menschlicher Gesellschaft, würde es den Jugendlichen sicher erleichtern, ihren Weg im Leben zu gehen und auch zu sehen, dass es Menschen gibt, die es nicht gut mit ihnen meinen. Quasi dafür vorbereitet werden, auch auf diese, ich sag mal, Schlepper, Abfänger, die mit ideologischen Meinungen kommen, ja, das wär, sagen zu können, ich weiß, was dahinter steht. Genau. In dem Zusammenhang haben wir zum Beispiel auch nach dem Film mit der Schulleitung und ein paar Lehrern und auch mit Vertretern anderer politischen Parteien kurz drüber gesprochen. Die aktuelle deutsche Geschichte der letzten 50 Jahre, 60, 70 Jahre wird im Schulunterricht regelmäßig nicht mehr behandelt. Ja. Kann ich so sagen, aber mir genauso, ja. Ja, weil es gibt natürlich einen Lehrplan, der fängt in der Antike an und endet irgendwann nach 45. Da wir aber nicht die ideale Lehrplanbehandlung haben, sondern zwischendurch immer mal Blöcke ausfallen, nicht behandelt werden können, ja, verschiebt sich natürlich die Thematik immer weiter nach hinten. Was zur Folge hat, dass die Kinder aus der Schule kommen und bis zum Ersten Weltkrieg alles gemacht haben, aber danach leider nichts. Ja. Und ich denke, dass dieser Teil unserer Geschichte für uns sehr wichtig ist, dass es unser Handeln durchaus beeinflussen muss, dass uns klar sein muss und dass auch jedem Schüler und Jugendlichen, der eine unserer Bildungseinrichtungen verlässt, klar sein muss, dass es so etwas wie den Holocaust, wie den Zweiten Weltkrieg niemals wieder geben darf. Ja. Und ich glaube, das ist auch erheblich wichtiger, als zu wissen, wer 50 nach Christus gerade römischer Kaiser war. Es ist bestimmt auch eine Ziel der humanistischen Bildung, das zu wissen. Zu wissen, dass die Herrschaft der Nationalsozialisten mehr als 20 Millionen Menschenleben gekostet hat. Und das vor gerade mal 70 Jahren knapp. Halte ich für erheblich wertvoller für die Mitglieder unserer Gesellschaft. Ja, klar. Auf jeden Fall. Da kann ich, fehlen mir die Worte, kann ich nur sagen, ja, ist richtig. Ja. An der Stelle sollten wir inhaltlich diesen Lehrplan mal überdenken und bearbeiten. Ja. Kann ich nur als Empfehlung geben. Ich würde generell auch sagen, meine Zeit ist schon ewig lange her. Was mir damals gefehlt hat, neben diesem Punkt, war überhaupt politische Kompetenz. Ja. Weil, da habe ich gleich noch ein schönes Beispiel aus einer anderen Schule. Ja, aber bleiben wir erstmal bei der Gustav Heinemann Gesamtschule. Ja. Weil der Standardeinwand, der bei solchen Sachen immer kommt, ist, ach, das mit den Nazis und Zweiter Weltkrieg, das haben wir ja immer. Nee, haben wir nicht. Diese Kinder, mit denen wir da diskutiert haben, diese Jugendlichen, das waren 250 Jugendliche. Die sind damit noch nie wirklich konfrontiert worden. Mhm. Diese Diskussion, die wir da geführt haben, die war für die so neu. Auch, dass jemand überhaupt so menschenverachtend sein kann. Diese Textstellen, die da vorgeführt werden. Es geht da um Messer, die auf den Bürgersteig gewetzt werden und in den Judenleib reinflutschen. Dieses Verachtende irgendeinem Menschen gegenüber überhaupt ist diesen Jugendlichen so fremd, was eigentlich gut ist. Aber es muss klar gemacht werden, dass es Kräfte gibt, die dagegen arbeiten, dass wir so behütet leben können. Mhm. Und wir müssen uns diesen Kräften immer und jederzeit entgegenstellen. Und das ist auch eine wichtige, wie soll man sagen, Message, die man durchaus in den Bildungsauftrag mal mit einbeziehen darf. Unsere Demokratie und unsere friedliche Gesellschaft ist kein Geschenk, was vom Himmel fällt. Das müssen wir uns das eine oder andere Mal doch wieder hart erarbeiten. Und das ist in solchen Situationen wird das den Jugendlichen durchaus bewusst. Und was das Erhellende, was das Schöne daran ist, die machen das mit, die machen das gerne. Mhm. Diese Energie, die man wirklich während dieser Diskussion merkt und auch dieses Interesse an Gesellschaft, daran Gesellschaft zu gestalten, auch Gesellschaft zu verteidigen, ja. Das ist so dermaßen riesig groß. Dieses Potenzial, das können wir nicht einfach liegen lassen. Da sind wir übrigens zumindest vor Ort auf Bezirks- und Ortsebene bei den demokratischen Parteien nicht weit voneinander entfernt. Weder der Vertreter der CDU noch der Vertreter der Grünen noch der Vertreter der lokalen Piratenpartei, da gab es keinen Dissens. Wir sind da alle der gleichen Meinung. Mhm. Und das müssen wir auch mitnehmen. Wir als demokratische Parteien, egal welche, müssen nach außen zu den Feinden unserer Gesellschaft eine geschlossene Front bilden. Weil nur gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam können wir diese friedliche, demokratische Gesellschaft am Leben erhalten. Und das ist für uns alle mit das Wichtigste auf dieser Welt. Tja, jetzt sieht es hier bald wieder ganz anders aus. Ja, ja ich bin wie nach dem Podcast mit Ali neulich wieder mal sprachlos. Ja. Und das war erst die erste Schule. Ja, jetzt kannst du ja nochmal erstmal erzählen. Ja, wir sind haben danach noch ein paar andere Gespräche geführt, hatten es dann natürlich leider auch ein bisschen eilig, zur nächsten Schule zu kommen. Das war jetzt so ein bisschen das Kontrastprogramm. Die Gesamtschule in Huckade ist eine Schule mit Schülern, die aus wirklich sehr, sehr vielen unterschiedlichen Kulturen kommen. Mhm. Oder wie man neudeutsch sagen würde, der Migrationsanteil ist sehr hoch. Neusprech, ja. Neusprech, genau. Zum einen macht das die Schule super vielfältig, zum anderen ergeben sich natürlich viel, viel mehr Konfliktfelder und auch Gesprächsfelder, macht das Leben da aber auch sehr reich. Mhm. Muss man auch ganz klar sagen. Danach sind wir zum Käthe-Kollwitz-Gymnasium und Stadtgymnasium, die teilen sich eine Aula gefahren. Es sind beide Schulen, keine Gesamtschulen, sondern beides Gymnasien, die gerne von Eltern aus dem sogenannten Bildungsbürgertum gewählt werden, mhm. um ihre Kinder dort unterrichten zu lassen. Das Selbstverständnis dieser Schulen ist auch sehr humanistisch. Man versucht da den Kindern schon Stoff zu vermitteln und auch den Weg zu weisen, dass sie auf jeden Fall einen universitären weiteren Gang einschlagen im Leben. Mhm. So kam es mir zumindest vor. Nichtsdestotrotz sind sich die Lehrer und auch die Leiter dieser Schulen durchaus bewusst, dass man gegen Nazis und gegen Menschen, die unsere Demokratie abschaffen wollen, sehr vehement vorgehen wollen. Als Beispiel sei da genannt der stellvertretende Schulleiter des Stadtgymnasiums. Ein Mensch, in dem ich mich im ersten Augenblick total verschätzt habe. Es ist schon so, dass man ja auch ich meine Vorurteile habe. Wenn dann jemand auf mich zukommt, komplett im Anzug, Schlips, Krawatte, wunderbar die Haare und eine Ausstrahlung hat wie ein, ich würde fast sagen, weniger wie ein Lehrer, sondern mehr wie ein echter Wirtschaftsmensch, wie ein echter Manager. Mhm. Auch so ein bisschen glatt vielleicht. Diese vehemente, brennende Ansprache, die der nach dem Film seinen Schülern gehalten hat, dass jeder Mensch, der hier in dieser friedlichen, demokratischen Gesellschaft leben will, genauso dafür verantwortlich ist, diese zu verteidigen. Als kurze Zusammenfassung. Ja. Oso, die süßen Mitarbeiter. Wir machen gerade Podcast. Ach so. Das Mikro läuft. Okay. Du bist jetzt dabei. Das wird nicht rausgeschnitten. So ist das immer noch beim Barcamp. Das dauert auch noch. Ja, okay. Dieser stellvertretende Schulleiter der Stadtgymnasiums hat das auf jeden Fall so dermaßen auch energievoll und emotional rübergebracht, dass ich schon denke, dass seine Schüler auch an ihm mal eine ganz andere Seite kennengelernt haben. Mhm. Und auch, dass ein Lehrer, der heutzutage an dieser Schule arbeitet, sich durchaus bewusst sein muss, dass es nichts mit Parteipolitik zu tun hat, wenn man sagt, Rechtsextreme gehören nicht in unsere Gesellschaft. Das hat überhaupt nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern das ist Verteidigung unseres humanistischen Weltbilds, unserer Demokratie. Ja. Und das hat er so wunderbar rübergebracht. Und an der Stelle sei ihm auch zugute gehalten, was vielen Dortmundern und Dortmunder Bildungsbürgern ungern über die Lippen kommt und gerne verdrängt wird. Das Stadtgymnasium, an dem er arbeitet, hieß zwischen, ich glaube, 35 oder 37 und 45 Adolf-Hitler-Gymnasium. Mhm. Es war die Vorzeigeschule in Dortmund als Kaderschmiede. Und sowas darf man auch nicht vergessen. Das ist keine Sache, die man unter den Teppich kehren muss, sondern die einen anspornen muss, dass es sowas nie wieder geben darf. Mhm. Und das hat dieser Mann so super rübergebracht. Nochmal meinen Applaus dafür. Auch übrigens der stellvertretende Schulleiter des Käthe-Kollwitz-Gymnasium, der Herr Ball, der extra als Lehrer auch als Mitaufgabe hat, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus vorzugehen, der extra Projekte dafür macht an diesen Schulen. Wunderbar. Leider haben wir wegen ein paar technischer Probleme am Anfang des Films, wegen Tonproblemen, das war nicht alles so ganz kompatibel, lief dann hinterher doch, aber dadurch haben wir leider ein bisschen Zeit verloren, um hinterher mit den Schülern zu diskutieren. Diese Diskussion ist dadurch leider nicht so lebendig geworden, wie sie an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule war. Mhm. Nichtsdestotrotz waren die Schüler auch da sehr angefasst von dem Film. Es waren jetzt Schüler aus der Oberstufe, aus der 12 und 13, die natürlich schon ein bisschen weiteren Erfahrungshorizont hatten als Schüler jetzt aus der 10, den normal haben. Aber auch für die war es interessant zu erfahren, mal ein Beispiel dieser Hardcore-Nazi-Konzerte, dass das nicht nur im Osten stattfindet, dass das auch schon schlimm genug ist, sondern dass das bundesweit beständig stattfindet. Das findet genauso in Niederbayern statt, das findet genauso in Westfalen statt, das findet in der norddeutschen Tiefebene statt. Das gibt es leider fast überall, dieses Problem. Und dementsprechend müssen wir uns diesem Problem auch fast überall stellen. Man rechnet, alleine diese richtigen Hardcore-Konzerte finden, das sagte Peter Ohlendorf, finden bundesweit jedes Wochenende 4 Stück statt. Mhm. Nur so als Richtwert. Es werden mal weniger, mal mehr sein. Was er aber sagte, Peter Ohlendorf, war auf die Frage eines Schülers jetzt, des Käthe-Kollwitz-Gymnasium, dass die Anzahl der Konzerte in der Grauzone, Kategorie C-Konzerte, mhm, also Konzerte, wo nicht unbedingt verbotene Liedtexte gesungen werden, wo es nicht darum geht, wirklich Gewalt zu verherrlichen, sondern das, was so gerade an der Grenze noch ist, bevor unsere Ordnungshüter einschreiten dürfen. Mhm. Die Anzahl dieser Konzerte, die steigt, und zwar sehr stark. Da müsste man schon mehr Aufklärung betreiben, weil wir können natürlich auch nicht dahin gehen, dass wir jedes Lied, jeden Musikbeitrag erst immer auf Konformität überprüfen. Da wollen wir als Piratenpartei ja nur auch als allerletztes hin. Wir wollen keine Zensur einführen. Nur wenn solche Konzerte stattfinden mit Texten, die wirklich an der Grenze des menschlich Aushaltbaren da sind, aber leider noch nicht, was heißt leider, aber noch nicht die Grenze zur Straftätigkeit überschreiten. Genau an der Stelle muss Aufklärung, müssen Gespräche einsetzen. Genau an der Stelle ist mal wieder Bildungsauftrag gefragt. Mhm. In den Schulen, aber auch vielleicht mal von unseren öffentlich-rechtlichen Sendern. Ja, klar. Dann ja, schließt sich der Kreis. Sich der Kreis wieder, genau. Danach, nach den Schulveranstaltungen, die insgesamt 750 Leute besucht haben, gut, hatten wir noch zwei Veranstaltungen, einmal in einem Kino, in einem Programmkino. Das war jetzt am frühen Nachmittag, deshalb leider nicht so gut besucht. Und am frühen Abend nochmal in einem Saal einer großen Gastronomie in Dortmund, in der Kaktusfarm. Die Diskussion da war auch sehr intensiv. Da waren natürlich jetzt keine Jugendlichen in dem Sinne wie in der Schule, sondern halt sehr viele erwachsene Menschen. Natürlich, das muss man auch sagen, hauptsächlich die Menschen, die eh politisch interessiert sind. Hat die Diskussion natürlich nochmal sehr angefeuert. Ist auch für diese Menschen sehr wichtig. Ich würde mir erhoffen, dass wir auch Menschen, die sich sonst nicht so sehr für Politik interessieren, mal mit solchen Filmen erreichen können. Das wäre toll. Auch da wieder der kleine Kreis zu den Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Das wäre schon toll, wenn die Öffentlich-Rechtlichen auch da ihrem Bildungsauftrag gerecht werden würden. Und zwar nicht nur immer bei Kontraste oder Aspekte, was auch tolle Sendungen sind, aber es hilft mir nicht, da mal einen 3 Minuten Schnipsel zu bringen und hinterher 2 Minuten Bericht darüber. Ja. Da wäre so ein Film mit einer anschließenden Diskussionsrunde gerne über insgesamt 2 Stunden schon sinnvoll. Denke ich. Können wir sowas im WDR nicht mal vorschlagen? Ja, die Frage ist, was einkauft, ne? Ja, da sind wir wieder bei dem wieder Punkt. Vor der Mauer. Was Peter Ohlendorf sagte, was ganz oft ist, auch gerade bei öffentlich-rechtlichen Sendern, das Interesse ist erst groß und nach einer Weile kriegt er noch nicht mal eine Absage, sondern auf seine Anfragen, wie weit die denn jetzt sind, ob sie denn jetzt gerne wollen, kriegt er überhaupt keine Antworten mehr. Ja, quasi. Es ist dann in den Reihen nach oben, in den Entscheidungsreihen weiter nach oben gewandert über die Zeit. Und kann man natürlich nur vermuten. Klar. Aber diese Kontinuität, mit der das da versandet, ist natürlich sehr erschreckend und zeigt uns, um jetzt mal den kleinen Kreis zur Piratenpartei wieder zu schließen, dass wir an der Besetzung der Rundfunkräte definitiv was tun müssen. Da müssen wir für kämpfen, dass da parteiunabhängige Fachleute reinkommen. Ja, wir drehen uns immer im Kreis, aber es ist ja sowas. Das, was du jetzt die ganze Zeit sagst, ist ja richtig. Ja. Also von daher, ja, kannst du denn abschließend dazu noch was sagen, wie man diesen guten Mann unterstützen kann? Ja, das Problem, was Peter Ohlendorf und Thomas Kuban haben, ist ganz einfach, dass sie sehr mutig da an die Sache rangegangen sind. Wahrscheinlich auch Repressalien schon bekommen haben von den... Das Gute ist, das Gute ist, dass der Name Thomas Kuban jetzt nicht sein wirklicher Name ist, dass er im Film auch nicht wirklich zu erkennen ist. Ja. Dass auch sämtliche Auftritte, die er bis jetzt im Fernsehen hatte, sehr stark verfremdet waren. Es gibt massiv Morddrohungen natürlich gegen seine Person, gegen den Thomas Kuban, der die Recherche betrieben hat über 8 Jahre. Der auch, das hat Peter Ohlendorf immer wieder betont, auch immer alleine zu diesen Konzerten gegangen ist. Das heißt, er hat sich nicht mit den Behörden abgesprochen und 200 Polizisten haben draußen gewartet, dass ihm was passiert oder auch nicht, sondern er ist da jedes Mal alleine hingegangen mit versteckter Kamera. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte ihn irgendjemand dabei erwischt. Ja, ja, klar. Deshalb an der Stelle nochmal Respekt vor dem Mut dieses Menschen, der das nicht aus Gewinnerzielungsabsicht gemacht hat, sondern weil es sonst niemanden gab, der das getan hat. Diese wichtige Arbeit. Die haben das über 8 Jahre gemacht. Der Thomas Kuban hat eher damit angefangen. Der Peter Ohlendorf ist, so wie ich es verstanden habe, später dazu gestoßen. Beide haben insgesamt, so wie ich das auch verstanden habe, durch diese Filmgeschichte etwa 200.000 Euro Schulden. Mhm. Natürlich nicht bei einer Bank, weil keine Bank würde so ein Projekt unterstützen. Na klar. Sondern nur bei Freunden und Verwandten. Mhm. Daher muss der Peter Ohlendorf für solche Tage, an denen er diesen Film präsentiert, etwa 1.000 Euro an Return haben. Das ist viel Geld, auch für eine kleine Partei wie uns. Ja. An der Stelle sei aber auch auf Nachfrage bei Peter Ohlendorf muss man zum Beispiel den Grünen ein Kompliment aussprechen, die auch sehr viel diese Filmabende machen. Mhm. Wir werden das jetzt auch noch weiter forcieren, sowohl als Landesverband und ich hoffe auch andere Landesverbände werden sich da anschließen, nicht nur der Landesverband hier in NRW. Es wäre schon schön, wenn wir da zeigen könnten, was wir wirklich unter Bildungsauftrag verstehen. Das kann auch eine Partei mal einfach losgelöst vom Marketing machen. Mhm. Das fände ich schon sehr sinnvoll. Andere Parteien sind da leider etwas zurückhaltender, so wie ich das verstanden habe. Das wäre schon schön, wenn man den Peter Ohlendorf da ein bisschen unterstützen könnte, indem man diesen Film einfach mal zu sich einlädt in seine Stadt. Wenn da Bedarf besteht und man sich nicht direkt traut, den Peter Ohlendorf oder Filmfaktum anzuschreiben, Thorsten Sommer, ich nehme eure Anfragen gerne alle entgegen. Ich organisiere euch auch gerne einen Tag in eurer Stadt mit Kino, mit allem drum und dran. Der Landesvorstand hier in NRW hat zum Beispiel für solche Geschichten gegen rechts ein Budget insgesamt von 6.000 Euro für den Rest des Jahres bereitgestellt. Ja, nicht mehr ganz, ne? Ja, jetzt sind es nicht mehr ganz 6.000, es sind noch 5.250, weil diese Filmaktion jetzt gestern in Dortmund am 31.8., die hat 750 Euro gekostet, zumindest für den Landesverband. Mhm. Wir haben über Spenden den Rest zusammengekriegt, also wir haben insgesamt an Werbematerial, Drucksachen, das Kino gemietet, hat der Kreisverband in Dortmund selber nochmal 750 Euro draufgelegt. Das ist ein Gutteil des Jahresbudgets, aber es ist auch ein Zeichen, wie wichtig uns das ist in Dortmund. Und wie wichtig wir das auch sehen, nicht nur in Dortmund, sondern über Dortmund hinaus. Weil genauso wie diese Nazi-Szene über Dortmund hinaus strahlt, strahlen natürlich auch die Aktionen dagegen über Dortmund hinaus. Ja, klar. Und dass das Bundesverfassungsgericht die Aktionen am heutigen Tag, am 1.9. in Dortmund verboten hat, der Nazis, das müssen wir alle einfach mal als Sieg feiern. Das müssen wir einfach mal genießen, diesen Tag. Wir haben viel dafür getan, das, was für uns möglich war. Viele andere haben auch ganz viel dafür getan und auch mit dem neuen Polizeipräsidenten in Dortmund, dem Herrn Wessler, der da eine neue Taktik fährt, die aufgegangen ist, muss man sagen, diese Nazi-Demonstrationen kann man verhindern. Aber, was ich anfangs schon sagte, wir müssen uns alle einig sein. Wir müssen eine Front bilden. Mhm. Dann schaffen wir das auch. Dann werden wir diesen Spuk auch wieder los. Und das müssen wir. Sonst kann unsere Demokratie nicht leben. Tja, ja, ich kann wieder nur Ja sagen. Tut mir so leid. Na, macht ja nichts, das macht mir die Arbeit leichter. unterstreiche ich, ist alles richtig. Ich hätte eine Nachfrage, weil ich sag mal, es gibt bestimmt Leute da draußen, du hast jetzt zwar dreimal gesagt, wenn du jetzt noch Zeit hast, wir sind schon eine halbe Stunde dabei. Viel Zeit, gut. Ist alles schön. Ich weiß nicht, was du noch alles hören willst. Nein, die Frage ist, du sagtest gerade, Dortmund ist speziell, weil ein großes Problem ist. Kannst du uns dazu vielleicht ein, zwei Mal sagen, was denn momentan so schwierig ist? Ich meine, ihr hattet nur 30% Wahlbeteiligung. Das reicht allein schon als Aussage, dass das mit der Demokratie momentan... Ich habe von Herrn Lammert die Aussage gehört, dass die niedrige Wahlbeteiligung ein Zeichen davon ist, dass die Leute zufrieden sind, deswegen nicht wählen gehen. Ja, das ist großer Unfug natürlich. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Herr Lammert, der aus Bochum kommt und die Verhältnisse in Dortmund kennt, das wirklich ernst gemeint hat. Nein, gehe ich auch nicht von. Das soll so jetzt auch nicht das bedeuten. Ich denke, für einen Teil hat er bestimmt recht, aber nicht für alle. Nee, auch für einen Teil hat er nicht recht. Es ist in Dortmund so, wir fangen mal mit den Nazi-Idioten an, die seit etlichen Jahren sich in Dortmund rumtreiben. Wir hatten das Problem zuerst in den 70er und 80er Jahren mit der Borussenfront im Westfalenstadion bei der Borussia. Da ist vehement von Verein und DFB und Stadtspitze gegen vorgegangen worden. Mhm. Seitdem gibt es das Dortmunder Fanprojekt, was beispielhaft für ganz, ganz viele Fanprojekte europaweit steht. Mhm. In Dortmund sind da ganz, ganz viele Sachen ausprobiert worden, in Zusammenarbeit mit der Polizei, in Zusammenarbeit mit Fanbetreuung, die es in 70er und 80er Jahren von Vereinsseite ja gar nicht gab an der Stelle. Und dieses Fanprojekt in Dortmund war sehr beispielhaft. Und auch da wieder, dort haben alle zusammengearbeitet und haben geschafft, die Borussenfront komplett aus dem Stadion herauszudrängen. Das, was wir heute da als Selbstverständnis haben, ich bin ja selber Dauerkartenbesitzer bei Borussia Dortmund, ich stehe auf der Süd, dieses Selbstverständnis, was wir da eigentlich haben als Fußballfans, bis zu einem gewissen Grad unpolitisch zu sein und extreme Strömungen auf jeden Fall ablehnen. Mhm. Das ist in den 70er und 80er Jahren genau über diese Schiene erkämpft worden. Und dieses Selbstverständnis hat sich vor ein paar Jahren hat sich das ergeben. Da haben es wirklich mal wieder 5-6 Idioten geschafft, auf den Block zu kommen, haben unten am Zaun eine Reichskriegsfahne ausgerollt und haben rechtsradikale Parolen skandiert. Die ganze Südtribüne war in der Situation auf einmal ruhig. Wirklich schlagartig. Mhm. Man hat wirklich nur noch das Halbdutzend Idioten da unten gehört. Und es war wirklich, als wenn ein Mensch die Luft anhält. Und wenn man dann als Kontrareaktion erlebt, wie 20.000 Leute gleichzeitig anfangen zu singen, wir wollen keine Nazischweine, dann ist das eine Reaktion, die man sich von der gesamten Gesellschaft immer bei diesen Bedrohungen erwünscht. Das Ganze hat sich auch schnell erledigt. Die Polizei hat alleine auch Schutz für diese 5-6 Idioten dafür gesorgt, dass sie aus dem Stadion entfernt werden. Ich glaube, das war an der Stelle dann sinnvoll. Das war an der Stelle auf jeden Fall der Lynchjustiz vorzuziehen. Ja. Leider ist es inzwischen so, das ist jetzt schon ein paar Jahre her gewesen, dass wieder Rechtsradikale einsickern. Böse Zungen behaupten, teilweise über die Fangruppierung Desperados. Mhm. Vielleicht wäre da mal ein Statement der Desperados ganz gut, um sich davon zu distanzieren. Weil der Großteil der Fans in Dortmund will keine Politik im Stadion. Und will ganz bestimmt keine radikale Politik, die unsere Demokratie gefährdet. Wir wollen ganz bestimmt als Fußballfans keine rechtsradikalen Gedanken im Stadion haben. Ganz bestimmt nicht. Die tollsten Spieler, die Borussia Dortmund die letzten Jahre hatten, hatten nicht unbedingt einen deutschen Pass. Wenn ich mir zum Beispiel Leonardo de Deus Santos angucke, unser Dede, der 12 Jahre lang für die Borussia gespielt hat, ich glaube 12 waren es, unsere Nummer 17, der am Ende zwar Deutscher geworden ist, aber man sieht es ihm kaum an, aus Brasilien stammt. Ja. Und der das Herz so vieler Fußballfans in Dortmund erobert hat. Wer will da auf die Idee kommen, irgendwelche Rassenressentiments an den Tag zu legen? Das ist sowas von weltfern und unangebracht. Dumm. Dumm. Findet keinen Platz in unserem Stadion, findet keinen Platz in unseren Herzen. Im Gegensatz übrigens zu dem einen oder anderen Menschen, der nicht in Deutschland geboren ist. Mhm. Ja, und Borussia Dortmund hat jetzt wieder ein schönes Zeichen, was heißt ein schönes, ein notwendiges Zeichen gesetzt. Es gab beim letzten Spieltag vor einer guten Woche Idioten, die ein Plakat ausgerollt haben, Solidarität mit dem NWDO, Nationaler Widerstand Dortmund, komme ich gleich noch zu. Mhm. Geschickterweise haben die Idioten das natürlich ausgerollt an einer Stelle im Stadion ganz rechts, Außenblock 15, wo nicht viele andere gestanden haben am Anfang des Spiels, was dazu geführt hat, dass die Leute direkt dingfest gemacht werden konnten und lebenslanges Stadionverbot haben. Ist aber auch das Mindeste. Ist das Mindeste, ist leider strafrechtlich wahrscheinlich nicht anders verfolgbar, aber das, was der Verein tun konnte, hat er an der Stelle getan. Soweit ich weiß, gibt es ja an die Ordner der Borussia auch verstärkt Anweisungen verstärkt auf solche Marken wie Thorsteiner, wie Lonsdale zu achten. Mhm. In der Stadionordnung in Dortmund ist der Betritt des Stadions mit Kleidung dieser Marken verboten. Mhm. Gleichzeitig sind die Ordner angehalten, auch auf Tätowierungen mit rechtsradikalem Hintergrund zu achten. Und diese Menschen haben dann auch keinen Eintritt ins Stadion. Ja, was ist vollkommen richtig. Das hat das nächste Zeit in der Gesellschaft nichts genau. zu tun. Das war 70er, 80er Jahre und gelebt in Dortmund im Stadion. Jetzt kommen wir dazu, was die letzten Jahre passiert ist. So seit 10, 15 Jahren ist ein Erstarken der rechtsradikalen Szene zu beobachten. Die haben sich so nach und nach von der Springerstiefel-Bomberjacken-Tradition verabschiedet und kleiden sich in letzter Zeit mehr wie linksradikale Jugendliche, was heißt linksradikale, wie Jugendliche, die im linken Spektrum eher zuzuordnen sind. Schwarze Kapuzenpullis, nicht mehr Springerstiefel, sondern auch schon mal Docks oder normale Docks, keine weißen Schnürbänder mehr drin. Alles so ein bisschen unauffälliger, alles ein bisschen mainstreamiger, anbiedernder. Subversiver. Subversiver. Nichtsdestotrotz sehr gewaltbereit. Mhm. Dadurch, dass an der Stelle leider nicht die gesamte Gesellschaft, auch nicht die Verwaltung, nicht die Stadtspitze und auch nicht die Polizei gegen diese Leute vorgegangen ist. Man hat denen nicht auf den Füßen gestanden, sondern man hat sie einfach machen lassen. Über Jahre hinweg hat sich Dortmund zu einem Schmelzpunkt oder zu einem Konzentrationspunkt von Rechtsradikalen im Bundesgebiet entwickelt. Mhm. Immer mehr Leute sind da nach Dorsfeld in diese Thusnelder Straße gezogen, die aus wirklich allen Bundesländern kommt, ihre Nazi-Genossen da getroffen haben, dann da eingezogen sind, Wohngemeinschaften gegründet haben, was natürlich dann zu einem vermehrten Problem geführt hat. Immer mehr gewalttätige Extreme, was auch dazu geführt hat, dass Familien von da weggezogen sind, weil man es mit diesen Menschen nicht aushalten kann. Und dann sind wieder Wohnungen frei geworden, die Leute sind nachgezogen. Genau, ganz schlimme Spirale. Okay. Das war so die letzten 8 bis, sagen wir mal, 4 Jahre. So vor 3, 4 Jahren ist dann selbst der Politik in Dortmund aufgefallen, wenn wir da nichts machen, dann ist das ein No-Go-Area für Andersdenkende. Oder ich sag mal einfach, ich will gar nicht sagen Ausländer, weil darauf kommt es denen gar nicht an. Die wollen ja, das sind ja einfach Kriminelle, Mörder, Schläger. Diesen theoretischen Überbau, diesen gedanklichen will man ihnen noch nicht mal zugestehen. Und selbst da, oder an der Stelle vor 3, 4 Jahren, hat selbst die Politik in Dortmund, die ja sehr bequem sich als SPD in ihrer Hängematte der absoluten Mehrheit gerne zurückgelehnt hat, die letzten Jahrzehnte, was glücklicherweise inzwischen nicht mehr immer ist. Kennt ihr aus Bochum, ja. Ja, das gibt es in vielen Gemeinden leider, Kommunen, dass eine Sorte seit 60 Jahren dran ist, Quatsch alles. Aber selbst diese Genossen haben gemerkt, wir müssen da was tun. Mhm. Haben dann allerdings leider in ihrer unnachahmlichen, nicht unbedingt kooperativen Art versucht, so auf Verwaltungsebene das eine oder andere anzuregen. Haben das auch nicht ganz konsequent durchgezogen, vielfach. Und hatten damit entsprechend wenig Erfolg. Gab eine Menge Sonntagsreden. Mhm. Hat leider nicht geholfen. So, die letzten 2, 3 Jahre ist es dann so, es gibt in Dortmund seit mehreren Jahren halt verstärkt Übergriffe auf andere Menschen. Es gab einen Mord an einem Punk, dem Schmuddel, in einer U-Bahn-Station. Der Mörder Sven Karlich, er ist als Mörder verurteilt worden, deshalb darf man das auch durchaus so sagen. Okay. Ist natürlich ins Gefängnis, ist verurteilt worden nach einer Zeit, ist erstmal ermittelt worden, verurteilt worden, ins Gefängnis gekommen. Ist inzwischen wieder auf freiem Fuß gesetzt worden. Was? Ja, natürlich. Ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Ja gut, aber der müsste ja mindestens, selbst wenn er 15 Jahre kriegt, kann er frühestens nach einer... Er hat keine 15 Jahre gekriegt. Der war zu der Zeit, glaube ich, noch gar nicht... Ach so, jugendlich gewertet. Ja. Unter 21. Genau, zwischen 18 und 21 genau. Kann man ja... genau. Wenn er nicht erkennt, also ich weiß die Details dieses Verfahrens nicht, aber er ist auf jeden Fall nicht für 10 oder 15 Jahre verurteilt worden, sondern für einiges weniger. Die letzten paar Jahre sind dann auf Bewährung natürlich ausgesetzt worden. Ja. Muss man auch mal drüber diskutieren, ob das bei jeder Straftat sein muss. Beim Mord bin ich mir da nicht wirklich sicher. Ist dann natürlich direkt wieder in die Szene reingekommen, läuft gerne mit einem T-Shirt rum, auf dem steht, wir haben nichts zu bedauern. An der Stelle weiß ich nicht, ob eine Bewährung da wirklich Sinn macht, weil resozialisiert ist der Mensch anscheinend nicht. Er ist dann auch direkt wieder aufgefallen mit Körperverletzungsdelikten. Soweit ich weiß, sitzt er jetzt inzwischen auch wieder ein, wegen dieser Körperverletzungsdelikte. Ja, ist aufgefallen durch Überfälle auf die Hirschkuh. Das ist eine Kneipe, wo sich mehr linksorientierte Menschen treffen. Allerdings auch da, die Kneipe ist in der Dortmunder Innenstadt, da kann sie jeden schon mal rein verschlagen. Und niemand sollte damit rechnen müssen, überfallen zu werden, nur weil er in eine Kneipe geht. Nee, eigentlich nicht. Ja. Eigentlich nicht, ja. An der Stelle sei übrigens mal der Hinweis auf total tolle Kameraüberwachung angebracht. Die Betreiber der Hirschkuh haben diese Kameraüberwachung. Illegalerweise überwachen sie damit sogar den öffentlichen Raum vor ihrer Kneipe. Mhm. Das ist aber bekannt, oder darfst du jetzt so das ist sagen? Bekannt, ich komme da gleich zu. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Es gab dann vor, ich glaube, 1,5-2 Jahren mal wieder einen sehr massiven Überfall auf die Hirschkuh, wo ein gutes Dutzend Rechtsradikale Hirschkuh überfallen haben. Das Bildmaterial ist komplett an die Staatsanwaltschaft, an die Polizei übergeben worden. Wie gesagt, das war vor 2 Jahren. Ein Ermittlungsverfahren ist bisher heute nicht eröffnet worden. Auf den Bildern sieht man sehr deutlich, ihr könnt das gerne mal im Netz recherchieren, ihr könnt das alle mit diesem Internet, das ist mir bewusst. Ich hoffe, weil sonst können Sie den Podcast nicht hören. Genau. ich befürchte schon. Ja. Ihr könnt das alle mal recherchieren, diese Bilder sind im Netz zu finden. Es gibt auch inzwischen Bildmaterial, was verbessert worden ist und was dann abgeglichen worden ist mit öffentlichen Bilddatenbanken. Es war halt die ganze Nazi-Prominenz dabei, die sich in Dorsfeld angesiedelt hat. Mhm. Für jeden wunderbar ersichtlich, die Staatsanwaltschaft schafft es leider nicht zu ermitteln. Trotz hervorragender Videobeweise. Ihr seht also, Videobeweise sind immer ein ganz tolles Mittel. Ich habe eine Strafrechtlerin geheiratet. Wenn das Bildmaterial gemacht worden ist und nicht gemacht werden darf, ist die Frage, ob es verwendet werden darf. Verwertungsverbot in Deutschland? Viel Spaß, sehr selten. Ich sag nur, ich kann es nicht beurteilen, aber ja. Die Leute können es ja recherchieren. Genau, dazu gibt es übrigens noch genug Zeugen, die natürlich... Das wäre dann der Punkt, was dann die trotzdem Frage kein Ermittlungsverfahren. Ja, super. Und ich weiß nicht... zivilrechtlich irgendwas gelaufen? Nein. Weil, ja gut, das hätten die Besitzer hier schon anregen können. Ja, haben sie. Hilft ja nichts. Beispiel, Überfall einer DGB-Kundgebung. Ja. Das waren mehrere tausend Menschen, die mit dem DGB eine Kundgebung besucht haben. Die sind von Rechtsradikalen überfallen worden, mit Holzlatten attackiert worden, mitten in der Dortmunder Innenstadt. Mhm. Es gab diverse Verfahren. Alle Verfahrensteilnehmer, alle Beschuldigten sind freigesprochen worden. Wir haben also schon eine etwas besondere Situation in Dortmund. Ja, das scheint mir jetzt auch so. Wenn das dann so weit kommt, dass Verhandlungen kommen und keine... Ich kenne die Prozesse nicht, von daher kann ich es nicht beurteilen, aber es mutet schon seltsam an, sag ich mal so. Man könnte ja fast davon ausgehen, dass es genug Zeugen gegeben hat. Ja, sollte man bei 1000 Leuten, ja. Genau. Ganz im Gegenteil. Es ist sogar noch ein Verfahren eingeleitet worden gegen einen der... Menschen, die DGB-Kundgebung besucht haben, der sich gewehrt hat. Finde ich auch eine ganz interessante Geschichte an der Stelle. Ist glücklicherweise zügig eingestellt worden. Mhm. Aber alleine die Eröffnung dieses Verfahrens zeigt, dass wir in Dortmund an vielen Stellen noch viel Arbeit vor uns haben. Mhm. Und anscheinend kann man da auch auf Strafverfolgungsseite niemanden ausnehmen, leider. Was in Dortmund ein großes Glück ist, dass der ehemalige Polizeipräsident Schulze, der nicht die richtigen Mittel gefunden hat, um gegen die Nazis vorzugehen, inzwischen in Rente gegangen ist und wir seit fast einem Jahr einen neuen Polizeipräsidenten haben. Man hat mir erzählt, ich habe das nicht nachrecherchiert, wäre auch schwierig, dass das auf Betreiben des Oberbürgermeisters, des SPD-Oberbürgermeisters in Dortmund, des Herrn Sierau zustande gekommen ist, dass wir ausgerechnet den Herrn Wessler bekommen haben. Mhm. Und wie sich in dieser Woche zeigt, war der Herr Wessler, also spätestens in dieser Woche, es gab auch vorher schon gute Aktionen von Herrn Wessler, aber spätestens in dieser Woche zeigt sich, dass Herr Wessler anscheinend die richtige Strategie gefunden hat, um gegen diese Nazis vorzugehen. Es ist extrem selten, dass Nazi-Demonstrationen verboten werden und dass diese Verbote bis zum Bundesverfassungsgericht Bestand haben. Mhm. Diese Woche hatten wir diesen großen Sieg und das an der Stelle auch Herrn Wessler zu verdanken und anscheinend auch der Stadtspitze in Dortmund. Anscheinend hat man doch den... Das sind Live-Aufnahmen auf einem Balkon bei Unperfekthaus. Ja, wir warten mal ab. Nee, fährt zum Glück vorbei, oder? Ja. Genau. Ich höre mal, wie laut es ist und vielleicht schneide ich es raus. Vielleicht. Oder ich verstärke es, das gibt bestimmt mal so in die Ohren, ja. An der Stelle sieht man also, dass wenn wir alle zusammenarbeiten, Verwaltung, Stadtspitze, Politik an sich, Polizei, Polizeiführung, dann können wir da richtig was erreichen. Mhm. Ja. Und das müssen wir, wenn wir jetzt das Ganze in Dortmund geschafft haben, wo es wirklich schwer war mit dieser Szene. Wir sind natürlich in Dortmund noch lange nicht am Ende des Weges. Aber wo wir jetzt geschafft haben, dass dieses Verbot aufrechterhalten werden konnte, ja, dann müssen wir natürlich sehen, dass wir das auch woanders schaffen. Beispiel wird in dem Film Blut muss fließen gebracht, ansatzweise. Ein Rechtsrockkonzert in Gera. Das findet jetzt im 10. Jahr statt. Weder Verwaltung noch Polizei schafft es in Gera, das zu unterbinden. Tausende Nazis tummeln dahin und hören diese volksverhetzenden Texte. Die können sich da befeiern, beklatschen und im Endeffekt unserer Demokratie hohnlachen. Ja, Stinkefinger zeigen, ja. Und jetzt möchte man doch fast mal meinen, man möchte den Polizeipräsidenten aus Gera und die Verwaltungsspitze aus Gera mal einladen und schauen, ob wir zusammen nicht auch für Gera eine Strategie entwickeln können, damit dieser Spuk da nicht mehr vorkommen muss. Ich glaube auch nicht, dass die Stadt Gera oder einer der Verantwortlichen in Gera damit in irgendeiner Form konform geht, wie das da seit 10 Jahren läuft. Ich glaube, auch die würden das am liebsten nicht haben. Mhm. Und vielleicht nehmen Sie sich jetzt mal ein Beispiel und sehen, auf Neudeutsch gesprochen, da geht was. Das können wir loswerden. Das können wir verbieten, das können wir auch konsequent verbieten. Mhm. Und diese Szene können wir bekämpfen, da können wir klare Kante zeigen. Das müssen wir nicht haben, das muss unsere Gesellschaft auch nicht haben. Das hat auch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Da geht es um Mord und Totschlag. Das kann einfach mal wegbleiben. Richtig. Ja, ich krieg's ja auch noch aus dem Fernsehen mit, was im Osten los ist, was da geht, sag ich mal so. Aber was man immer wieder mitkriegt, ist, dass halt dort diese Leute und auch den politischer Flügel, ich sag die drei Buchstaben mit dem N am Anfang, dem P am Ende nicht, machen da Sommercamps, machen da Wikingerfeste und ja, versuchen sich da einen Fuß in der Bevölkerung zu schaffen. Da ist das Problem, dass in den neuen Bundesländern, für uns ausgesehen die neuen Bundesländer, natürlich nicht die Bevölkerungsdichte haben, die wir hier im Ruhrgebiet zum Beispiel gewohnt sind oder in großen Städten. Was zur Folge hat, dass es insgesamt eh weniger politisch aktive Menschen gibt. Mhm. Was zur Folge hat, dass sich viele demokratische Parteien aus der Fläche da verabschieden. Und überbleibt, ich sag's jetzt trotzdem mal, die NPD. Mhm. Die mit wenig Aufwand da mal einfach ein Sommerfest organisiert und da natürlich dann auf Menschenfängerei geht. Klar. Oder sonst nichts los ist, haben sie da noch einen Punkt, wo sie hingehen können. Genau. Das ist mit wenig Aufwand zu machen und da sind auch wir alle gefordert, gegenzuarbeiten. Wir dürfen auch nicht in dünn besiedelten Gebieten einfach sagen, ach, da gibt's ja keine Wähler, da brauchen wir nicht hin. Das ist nicht unser Punkt. Unser Punkt ist, dass wir versuchen müssen, jeden mitzunehmen in dieser Demokratie. Jeder, der hier lebt, gehört zu unserer Gesellschaft. Jeder. Und wenn das ein Einwohner auf einem Quadratkilometer ist, auch der Mensch gehört in unsere Gesellschaft. Und da können wir nicht einfach sagen, das lohnt sich nicht. Wir sind politische Parteien. Joachim Paul hat eben gesagt, wir sind auch ein bisschen Wirtschaftsunternehmen als Fraktion zum Beispiel. Mhm. Er meinte das aber hauptsächlich organisatorisch. Klar. Wir als Partei sollen ja keinen Gewinn an Geld erwirtschaften. Wir sollen einen Gewinn an politischer Willensbildung erwirtschaften. Auch vielleicht einen Gewinn an politischer Bildung insgesamt. Und wir sollen versuchen, dass wir diese Gesellschaft friedlich und demokratisch am Leben erhalten. Und wenn man dann sagt, dass das zu dünn besiedelt ist, dass sich das nicht lohnt, dann ist das zu kurz gegriffen und viel zu neoliberal wirtschaftlich gedacht. Es geht hier nicht um Wirtschaftlichkeitsrechnung. Es geht darum, dass unsere Gesellschaft an keinem Rand ausfransen darf. Weder an dem Rand, wo wir sagen, da leben nicht mehr viele Menschen, weder an dem Rand, wo wir sagen, das ist ein Ballungszentrum und da kann man keinen Einfluss nehmen. Das sind in meinen Augen Ausflüchte, derer wir uns nicht bedienen dürfen. Wir sollen schon dafür sorgen, dass wir versuchen, überall eine demokratische Alternative präsent zu haben. Das wäre auch eine Sache, die sich vielleicht überparteilich mal breit machen sollte. Vielleicht kann das keine einzelne Partei leisten. Aber vielleicht bietet man in solchen Gebieten einfach mal einen mobilen Service an, dass man sagt, so, liebe Leute, wir fahren jetzt mal mit dem Bus durch die Gegend und jede Partei hat mal 2, 3 Menschen da drin, die ihr Programm vorstellen. Und wir fahren als Demokraten gemeinsam mit diesem einen Bus. Mhm. Wäre zum Beispiel ein Weg. Wäre auch ein sehr gutes Zeichen. Wäre auch ein sehr gutes Zeichen. Ja. Und dann zu zeigen, wir sind die demokratischen Parteien. Und wir vergessen niemanden. Genau. Wir lassen auch niemanden zurück. Es geht nicht nur darum, wie Frau Kraft hier im NRW-Wahlkampf sagte, dass wir keine Kinder zurücklassen. Selbstverständlich lassen wir keine Kinder zurück. Ich hoffe, das hat sie auch früher nicht getan. Das Wahlplakat suggeriert das so ein bisschen. Ja, ich hoffe einfach, dass wir überhaupt keinen Menschen zurücklassen. In keiner Situation. Ja. Wir müssen für alle Menschen kämpfen, dass sie sich in unserer demokratischen Gesellschaft, friedlichen Gesellschaft wiederfinden. Weil unsere Gesellschaft ist nur durch Vielfalt stark. Und diese Vielfalt müssen wir leben und die darf uns voneinander nicht abgrenzen. Ja, das wäre jetzt ein sehr gutes Schlusswort, muss ich sagen. Auch wenn ich noch 2 Fragen habe. Immer ran. Zum einen das Antifa-Camp in Dortmund. Ich habe nur am Rande mitbekommen, dass es verboten worden ist. Ich denke, wenn du da Informationen hast, was dahinter steckte, ja, du verziehst schon das Gesicht, dass... Das Antifa-Camp. Das Problem an der Geschichte ist, dass viele, auch in der Polizei, immer noch in dieser Rechts-Links-Konfrontation denken. Viele übrigens auch bei der Antifa. Allerdings verkennt man, dass es auch dort einen Wandel gegeben hat. Es sind andere Menschen inzwischen auch in der Antifa. Die Antifa hat in vielen Dingen auch insgesamt ihre Strategie ein wenig überdacht, treten insgesamt viel gewaltloser auf als früher. Ich war zum Beispiel dabei und habe mir das als friedlicher Demonstrant angeschaut, wie 2009 vor dem Bahnhof es Schlachten zwischen Antifa und Polizeieinheiten gab. Das braucht niemand, das hat auch die Antifa erkannt, dass man sich selbst auch damit einen Bärendienst erwiesen hat. Das wird auch von der Antifa in vielen Fällen so gar nicht mehr gelebt. Es gibt immer noch Ausreißer, es gibt auch immer noch Idioten bei der Antifa, die meinen, sie müssten sich da gewalttätig profilieren. Es gibt auch bei der Antifa oder auch unter dem Deckel der Antifa immer noch Leute, die bei der Polizei eher als erlebnisorientierte Jugendliche geführt werden. Das ist so ein geiler Begriff. Ja, um diesen Euphemismus mal wieder an den Start zu bringen. An der Stelle ist die Polizei da natürlich aus vergangenen Aktionen immer noch sehr schlecht auf diese Antifa-Organisationen zu sprechen. Es gibt ja nicht eine Antifa. Es sind ja ganz viele Organisationen, die da manchmal unter einem Dach zusammen demonstrieren. Dass da ein Wandel eintritt, mehr zum friedlichen Protest hin, das ist bei der Polizei noch nicht so komplett angekommen. Wir haben mit den Antifa in Dortmund die letzten paar Jahre auch schon mal die eine oder andere, zum Beispiel Anti-ACTA-Demonstration gefahren. Und es gab nicht einen, wirklich nicht einen, gewalttätigen Vorfall. Kein, null. Mhm. Und ich weiß das. Ich war Versammlungsleiter und Anmelder dieser Demonstration. Die letzten 5 Demonstrationen, die auch alle teilweise, nee, die alle mit Begleitung der Antifa stattgefunden haben, hatten nicht eine gewalttätige oder überhaupt Auseinandersetzung. Es gab da nichts, gar nichts. Komplett friedlich. Ich habe jetzt für die Antifa auch zum Beispiel letzten Samstag eine Demo mitorganisiert, weil die Polizei zum Beispiel aus Reihen der Antifa, auch aus von Menschen, die sich definitiv nicht zu Schulden kommen haben lassen, die halt als geführt sind als Mitglied der Antifa, die aber ansonsten keine Verurteilung haben, die keine Verhaftung wegen irgendwas haben, die keinen Platzverweis jemals kassiert haben, aus diesen Reihen nimmt die Polizei trotzdem keine Demonstrationsanmeldung entgegen. Das entspricht nicht wirklich unserer Verfassung. Nein. An der Stelle sollte die Polizeiführung das nochmal überdenken, ob das zeitgemäß ist. Um den Protest dann möglich zu machen, habe ich letzten Samstag diese Anmeldung übernommen. Und auch da gab es keine Auseinandersetzung. Überhaupt auch nicht mal den Ansatz irgendwelcher Gewalttätigkeiten, irgendwelcher Eskalation, gar nichts. Es gab gar nichts. Es gab eine friedliche Demonstration, die durch halb Dortmund gelaufen ist, mit einer friedlichen Endkundgebung, einer friedlichen Auflösung, und alle sind glücklich, dass sie demonstrieren konnten und friedlich und unbeschadet nach Hause gekommen. Sowohl Antifa wie auch Polizei. Ich übrigens auch. Ich hatte einen Sonnenbrand. Ja, also nicht ganz unbeschadet. Nicht ganz unbeschadet. Und an der Stelle könnte sich die Polizei mal überlegen, ob eine Diskussionsgrundlage beziehungsweise ob eine Argumentation, wie aus diesem Camp heraus könnten Straftaten vollzogen werden, wirklich gerichtsfest wäre, hätte da jemand gegen geklagt. Es gab keinerlei Erkenntnisse. Es gab im Vorfeld keinerlei gewalttätige Auseinandersetzung. Das von Stadtseite, von Herrn Sierau angebrachte, nach den Gesprächen mit den Organisationen des Antifa-Camps, dass ein paar Auflagen nicht hätten eingehalten werden können, war auf Seiten der Antifa-Organisation unbekannt, welche Auflagen da nicht hätten eingehalten werden können. Ich verstehe es wirklich nicht, weil wir die letzten paar Jahre friedliche Demonstrationen nur hatten mit der Antifa. Der Camp-Bereich, der vorgesehen war, das ist der Trimonia-Park in Dortmund, ist auch einfach polizeitaktisch so gut gelegen. Es gibt von da aus im Prinzip nur eine größere Straße oder überhaupt eine Straße, weil es eine Brücke ist, die über einen sehr, sehr breiten Gleiskörper führt, die Richtung Dorstfeld, Richtung Wohnort der Nazis da geht. Da konnte ich es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, dass dieses Camp verboten worden ist. Ist mir immer noch völlig unverständlich. Kann ich nicht nachvollziehen. Verstehe ich nicht. Darf auch so nicht sein in einem demokratischen Staat. Grundsätzlich nein, das ist richtig. Es geht jetzt nicht darum, dass die Antifa gegen unseren Staat demonstrieren wollte. Es ging nicht um verfassungsrechtliche Geschichten wie bei den Nazi-Demonstrationen zum Beispiel. Es geht nicht darum, Gewalt zu verherrlichen, wie bei den Nazi-Demonstrationen. Nur falls irgendeiner der Zuhörer wieder auf die Idee kommt, das auf eine Stufe stellen zu wollen. Alles das geht's bei den Antifa-Demonstrationen, um all diese Dinge geht's da nicht, sondern auf die Gefahr hinzuweisen, die aus dem rechtsextremen Lager kommt und dies bundesweit und auch in Dortmund erheblich höher für Leib und Leben aller demokratischen Menschen. Deshalb völliges Unverständnis für das Verbot des Antifa-Camps. Ja, gut. Vielleicht schreibe ich gleich noch oder heute Abend noch mal eine Mail an die Stadt Dortmund, ob ich einen Notton dazu kriege, wovon ich nicht ausgehe. Aber ich wollte sagen, ich wünsche dir viel Glück. Ja, Versuch macht klug, ne? Nee, gut, ich habe, wie gesagt, ich habe es nur mitgekriegt, dass abgesagt worden ist. Jetzt haben wir ein Statement dazu, das finde ich ganz großartig. Wenn irgendjemand was anderes weiß oder was dazu sagen möchte, kann er das gerne bei uns im Blog tun oder auch gerne für Podcast melden. Man muss übrigens sagen, dass die Organisatoren des Antifa-Camps sich jetzt nicht beleidigt zurückgelehnt haben und gesagt haben, nö, dann machen wir in Dortmund nichts, sondern die haben tageweise dann halt ihre Aktionen in Dortmund gemacht, wie es auch geplant war. Nur halt dann, ich glaube, das Zentrum war jetzt in Mülheim und die sind dann immer eingeflogen. Übrigens, alle Aktionen sind friedlich verlaufen. Ja. Auch die ganze Woche über. Es ist also egal, wo diese Leute schlafen, ob sie in einem Zelt im Trimonia-Park schlafen oder in irgendeiner Unterkunft in Mülheim. Mhm. Sie können danach friedlich demonstrieren. Ist vielleicht auch mal für den einen oder anderen Polizeiführer wichtig. Ja gut, sollte man ihnen sagen. Ja, es ist gut, ich sag mal, ich kann es verstehen. Ich kenne auch nur die Geschichte vom schwarzen Block, wie man den immer so schön genannt hat. Und wenn die Polizisten Angst davor gehabt haben vor solchen Ausschreiten, kann ich das verstehen. Aber wenn sich das geändert hat, kann ich nicht verstehen, dass man da nicht lernt. Ja, also das Problem ist, vielleicht da, also erstmal die Polizei hat grundsätzlich keine Angst, das glaube ich nicht. Die haben nur keine Lust auf Auseinandersetzung. Angst? Eher nicht. Die wissen schon, dass sie immer auf der stärkeren Seite sind. Aber sie wollen sich gar nicht erst in diese Situation begeben. Was ich auch verstehen kann. Mhm. So gut kann ich gar nicht bezahlt werden, dass ich mir auf die Fresse hauen lasse. Dann würde ich vielleicht auch in Boxsport gehen. Ich wollte es gerade sagen. Was vielleicht die Antifa mal überdenken kann, ist, man muss doch nicht immer als schwarzer Block auftreten. Ja. Auch bunt ist manchmal schön. Ja, oder schwarz. Orange. Ja, aber vielleicht kommt man mal von den schwarzen Kapuzenpullis weg. Modefarbe dieses Jahr ist übrigens Türkis, die Damen und Herren. Wäre auch mal, einfach mal alle in Türkis auflaufen, wäre toll. Wenn ich den sogenannten schwarzen Block in diesem Jahr irgendwann in Türkis rumlaufen sehe, dann gebe ich den Bier aus, ganz ehrlich. Ja, ich finde es halt nicht mehr angemessen. Es bringt diesen Konflikt rechts-links, das macht keinen Sinn mehr. Für unsere Demokratie muss gelten, es gibt Demokraten, das sind wir alle, das ist die nicht nur die gefühlte, sondern die wirkliche extrem große Mehrheit aller hier lebenden Menschen. Und dann gibt es ein paar Idioten, die diese Demokratie und diese Gesellschaft bekämpfen. Mhm. Und wo die sich politisch einordnen, ist mir reichlich egal. Ist mir total egal. Ja. Ich mag sie nicht und ich werde ihnen keinen Raum geben. Und ich werde meine Demokratie am Leben erhalten, wie ich das mit meinen Kräften schaffen kann. Und diese Leute gehören nicht dazu. Die können sich immer gerne mit mir unterhalten und können dann gerne mal lernen, dass Demokratie die bessere Alternative ist. Und da werden wir auch jetzt noch weiter dran arbeiten. Wir werden im Landtag auf die anderen Parteien zugehen und für die Ausstiegsorganisationen, zum Beispiel Backup hier in oder Exit gibt es auch bundesweit. Backup ist hier in NRW eine Organisation, die sich um Nazi-Opfer auch kümmert, an die sich aber sicher auch Aussteiger wenden können. Wir werden auf die anderen Parteien im Landtag zugehen, mit der Maßgabe, dass wir diese Organisation breiter aufstellen. Mhm. Es gibt Backup bis jetzt zum Beispiel nur in Dortmund. Nicht als Dortmunder Gewächs, sondern die sollen landesweit tätig sein. Ja. Ist in einem Land wie NRW natürlich mit den paar Stellen unmöglich zu schaffen. Mhm. Es wird noch mehrere Dependancen geben müssen und wir werden das örtlich, personell und finanziell auf ein erheblich breiteres Fundament stellen müssen. Auch das ist Aufgabe unserer Politik. Mhm. Wollte das quasi also jetzt mal wieder zur Politik zurückzukommen, als Piratenfraktion einbringen? Wir wollen das als Piratenfraktion einbringen, aber wie immer unsere Politik mit den anderen geht. Wir werden lösungsorientierter vorgehen. Wir werden das nicht als hehres Schild vor uns hertragen und sagen, guck mal, die anderen sind doof, die wollen das nicht. Sondern wir wollen das ergebnisorientiert haben, dass wir das als Lösung haben. Wenn es dazu kommt, dass wir uns mit den anderen Parteien einig sind und die anderen Fraktionen sagen, wir machen das aber nur, wenn ihr nicht bei dem Antrag drunter steht. Ja, mein Gott, dann ist mir das egal. Richtig, das ist dann das Ziel wichtiger als das schmückende Beiwerk. Genau. Vollkommen richtig. Gut, jetzt muss ich noch einmal das mit dem kritischen Journalismus machen. Wir machen das ja komplett konzeptlos. Es hat vor ein paar Wochen auch bei euch eine Demo gegeben. Und da wurde dann, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Störfeuer gesetzt. Und man hat diese kritische Diskussion aufgebracht. Dortmund, Akt der Demonstration zusammen mit der PDV, mit Rechtsradikalen zusammenarbeiten. Ich habe das wieder nur über Twitter mitbekommen, weil ich bin ja kein Dortmunder und da hat sich dann auch irgendjemand, ich weiß nicht, wer war, gerufen, eine Gegendemonstration über 400 Kilometer Entfernung zu organisieren, Kannst du dazu was sagen? Steckst du da mit drin? Oder? Ich war bei der Demo-Organisation ausgerechnet jetzt mal nicht dabei. Man muss allerdings sagen, diese PDV wird erstens komplett überbewertet. Die Splitterpartei zu benennen, wäre schon der Ritterschlag für die. Mhm. Also ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, ob sie ein oder zwei Aktive in Dortmund haben. Ist eher übersichtlich. Der Aktive, der früher auch schon mal bei den Demonstrationen gegen ACTA bei uns mitgelaufen ist, der mir dann erzählt hat, der wäre bei der PDV. Das musste ich dann danach erstmal googeln. Partei der Vernunft. Genau. Dann findet das schneller, wenn ihr es jetzt googelt. Ja. Der ist mir eigentlich dadurch aufgefallen, dass er sehr wirre Wirtschaftstheorien hauptsächlich von sich gegeben hat. Mhm. Irgendwas, was in Richtung Rechtsradikalität auffällig gewesen wäre, ist mir an diesem Menschen nicht aufgefallen. Gar nicht. Mhm. Liegt vielleicht daran, weil der Mensch aus den ehemaligen GUS-Staaten, mhm, also ehemalige Sowjetunion, nach Deutschland gekommen ist und vom Religionsbekenntnis Jude ist. Ja, gut. An der Stelle macht das vielleicht auch gar nicht so einen Sinn. Nicht wirklich, ja. Okay. Also, wobei in meinen Augen ist der Mensch schon, wie soll ich das jetzt vorsichtig ausdrücken? Also ich glaube, er ist schon in seinem Weltbild nicht geschlossen genug, um dass er diese Gegensätze nicht doch in irgendeiner Form für sich vereinigt kriegen würde. Mhm. Vorsichtig ausgedrückt. Aber ich glaube, der hat damit einfach gar nichts zu tun. Die Kritik, die von außerhalb dazu gekommen ist, bezog sich auch weniger auf die lokale Dépendance, mhm, der PDV in Dortmund, die ja, wie gesagt, aus ein oder zwei Leuten besteht, ja, sondern auf den Gründer dieser Partei. Der hat wohl den einen oder anderen Text, das habe ich versucht im Netz rauszukriegen, war nicht ganz einfach, in einem Nazi-Verlag veröffentlicht. Daraufhin haben wir als Piratenpartei den PDV-Vertreter in Dortmund mal zum Gespräch gebeten, zum Stammtisch, wie das bei uns üblich ist. Mhm. Da haben wir ihn auf diese Sachen gegrillt. Da ist ihm dann, wie soll ich sagen, ist ihm aufgefallen, dass er mit seinem Parteigründer und Vorsitzenden nicht so viel am Hut hat. Mhm. Das aber auch wohl in der PDV insgesamt, dieser noch Vorsitzende anscheinend inzwischen rausgedrängt werden soll, was weiß ich, die streiten sich da wohl wie die Besenbinder. Ist uns ja nicht ganz unbekannt, aber bei denen geht es da sehr um Geldsysteme und sehr, sehr wirre Wirtschaftstheorien. Mhm. Dieses Weltbild, was dieser Parteivorsitzende hat, mag rechtsradikal angehaucht sein. Definitive Thesen habe ich da leider nicht so gefunden. Das kann meiner schlechten Recherchefähigkeit angelastet werden. Aber auch die Links, die mir so zugesendet worden sind, beinhalten sehr, sehr viel Unsinn. Aber verglichen zum Beispiel mit dem Film Blut muss fließen, das ist Welten voneinander entfernt. Ohne das Wort für diese Spinner von der PDV sprechen zu wollen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, weil das passt auch in dieses Weltbild, was die so von sich geben, nicht rein. Da geht es nicht um irgendwelche Rassenkram oder sowas. Die sind allein wirtschaftlich orientiert gewesen in ihrer ganzen Diskussionsstruktur. Da ging es um nichts anders. Die reden nur über so einen Scheiß. Mhm. Das ist, deshalb fand ich das möchte ich auch mal sagen, jemand, der in Berlin sitzt und sagt hier immer, ihr dürft das mit denen nicht machen, das sind alles Penner, der mag ja seine persönlichen Erfahrungen mit denen haben. Aber die Erfahrung vor Ort mit denen hat er nicht. Mhm. Vielleicht wäre es da auch sinnvoller, nicht über Twitter irgendwelche gut gemeinten, sehr vehement vorgetragenen Ratschläge zu verbreiten, mhm, sondern vielleicht greift man einfach mal zum Telefon. Das hilft manchmal mehr. Ja, das stimmt schon. Ansonsten kommt man auch in den Verdacht, dass man sich auf Kosten dieser Nummer profilieren will und nicht an der Lösung interessiert ist. Sollte man sich auch mal überlegen. Welche Motivation trifft den Menschen, der das per Tweet so verbreiten möchte? Ja, das ist eine gute Frage. Da ich nicht im Kopf habe, wer es war, hiermit der Aufruf, wenn er sich melden möchte, kann er sich auch gerne per Mumble mit mir dazu äußern, was wir auch veröffentlichen würden, weil wir machen das Ding mit der Fairness, ne? Ja, dann dürfen die Leute auch antworten. Wir können da gerne eine Mumble-Diskussion zu führen. Aber wir können auch zusammen diskutieren, ganz gerne, klar. Also wie gesagt, einfach melden beim Krähennest, wenn das gewünscht ist. Ja. Was dazu kommt, wir haben in Dortmund eine sehr gute Diskussionskultur innerhalb der Partei, der Piratenpartei. Wir haben immer wieder wechselnde Stammtische, also wir haben ja, weiß nicht, ich glaube sechs regelmäßig stattfindende Stammtische im ganzen Stadtgebiet. Es war bis jetzt noch niemand dabei, jedenfalls niemand, der sich geäußert hätte, der irgendwie in Verbindung zu bringen wäre oder auch von den Äußerungen in Verbindung zu bringen wäre mit Rechtsradikalismus. Gab es bei uns noch nicht. Was wir mal hatten, war ein Vertreter von Anonymous, der wunderbar mit Maske da aufgelaufen ist, also es waren mehrere an dem Abend auch, und der einen Lonesdale-Pulli anhatte. Auch der durfte sich hinter einer sehr intensiven Diskussion stellen. Ja, gut, klar. Bei der sich dann herausstellte, dass der relativ junge Mensch gar nicht wusste, was er da anhatte. Man kann sie normal im Laden kaufen, diese Klamotten. Ja, auch dieser Mensch nach Grillen stellte sich heraus, er ist anscheinend wirklich nicht dem rechten Lager zuzuordnen. Auch von seiner eigenen Herkunft würde es auch an der Stelle wieder überhaupt keinen Sinn machen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Was an der Stelle zu sehen war, war, dass viele junge Menschen, sobald sie ins politische Umfeld kommen, auf solche Dinge genauso wenig achten wie in ihrem normalen Umfeld. Dass wenn ich zum Autoschrauben auf dem Hinterhof so einen alten Lonesdale-Pulli anhab, dass das eine andere Wirkung hat, als wenn ich zu einer politischen Diskussion gehe. Das war dem Menschen nicht wirklich bewusst. Ja. Dank unserer Birgit Rydlewski, die da vehement drauf eingegangen ist, weiß dieser Mensch jetzt sehr genau, wofür Lonesdale steht. Okay, klar. Hat da sehr Bildungseffekt gehabt, sagen wir mal ganz vorsichtig. Wo der Kreis sich wieder schließt. Anscheinend, das war übrigens während der Schuldiskussion auch ganz interessant. Weder Lehrer noch Schüler sind über diese Anzeichen oder diese versteckten Zeichen der Rechtsradikalen überhaupt informiert. Die wissen nicht, dass wenn einer auf dem Trikot eine 88 stehen hat, dass das für Heil Hitler steht. Die wissen nicht, dass Für die Leute, die es nicht verstanden haben, der achte Buchstabe im Alphabet ist das H. Ja, ne? Genau. Die wissen nicht, dass die Division 28, wie sie sich nennen, die Nachfolgeorganisation von des verbotenen Blood and Honor Netzwerks ist. Die wissen so viele Dinge nicht, die wo man Nazis dran erkennen kann. Das sind ja nicht unbedingt nur Thor Steiner und Lonesdale-Klamotten. Das sind auch viele, viele andere versteckte Sachen. Vielleicht wäre es da einfach mal sinnvoll, das in den Bildungsauftrag mit reinzunehmen, ab und dann mal einfließen zu lassen. Vielleicht schafft es da ja auch mal ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender einen erhellenden Beitrag zu produzieren. Gut, ich glaube, das lassen wir jetzt wirklich mal als Endaussage stehen, weil wir sind jetzt 1:20 dran, obwohl wir nur 20 Minuten machen wollten. Ja, haben wir doch, 1:20. Genau. Was ich vielleicht anregen würde, wo du das gerade sagst, wir sind zwar nicht öffentlich-rechtlich, aber vielleicht können wir uns dann mal mit Birgit, Tio und wem noch zusammensetzen und gerade mal über diese Dinge sprechen, und dann kennt man die, wirklich mal eine gezielte Aufnahme dazu machen im Mumble. Da können ja auch Zuschauer zu eingeladen werden. Gerne. Und dann einfach natürlich mal sagen, wir sprechen darüber. Ich bin ja auch nicht der Besitzer der allwissenschaftlichen Wahrheit. Ich kenne diese Zeichen bestimmt auch nicht alle. Deshalb wäre toll, wenn es mehrere Leute machen. Ja, wenn du sagst, ihr habt das Backup da. Backup? Backup heißt das. In ich Dortmund? Kann die, die Menschen, die da arbeiten, da gibt es egal, ich nenne den Namen jetzt nicht, eine Dame, die da so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit macht, die können wir sicher gerne mal dazu holen. Vielleicht schaffen wir es auch für die Zeit, die sie dann da verbringt und die von ihrer normalen Arbeitszeit da abgeht, vielleicht schaffen wir es da ein bisschen Spenden für einzuwerben. Wäre eine tolle Geschichte. Gut, lass uns auch gleich, wenn der Podcast aus ist, mal nur drüber planen, dann kriegen wir das hin. Toso, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Gerne, das ist mein Job, ich arbeite doch nur für euch. Ja, aber es ist Samstag, das muss man dazu sagen. Es ist also, ja gut, es ist eine Piratenveranstaltung. Genau. Nein, also es ist, dieses Barcamp Bundestag läuft ja eh gut, so wie ich das gesehen habe. Es sind ja auch ganz viele Leute da, die in der Fraktion arbeiten. Das heißt, die Details, die ich jetzt hier vielleicht noch verbessern beitragen könnte, die halte ich nicht für so extrem wichtig, dass wir so einen Beitrag dem jetzt nicht vorziehen können. Also ich finde diesen Beitrag, gerade diesen Kampf gegen Extremismus, gegen die Feinde unserer Demokratie, extrem wichtig. Da ist es mir schon wichtiger, darüber zu sprechen, als darüber, ob man Fraktionsgeschäftsführer braucht oder nicht. Ja, das kann ich nachvollziehen, das ist wichtig. Alles klar, danke nochmal. Ich hab zu danken. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.